sitze am Tresen in einer Bar. Ich trinke 10 Bier, noch bin ich klar. Dann trink ich ein Jäger, dann bin ich voll. Doch weiß ich nicht, was das soll. In dieser Kneipe, da ist eine Frau. Sie hat ein Gesicht wie Sülze, das ist grauenvoll. Doch nach den 10 Bier verändert sich mein Blick. Und ich nehm sie mit, das Sülzengesicht. Am nächsten Morgen, so gegen 8, wache ich auf nach der Alkoholschlacht. Ich greif mir an den Kopf, denn der tut mir weh. Und der Magen brummt, oh weh, oh weh. Das Sülzengesicht ist immer noch da. Sie liegt neben mir, jetzt wird mir klar, dass das mit dem Bier ein Fehler war. Wie werd ich sie los, die Frau aus der Bar? Zum Glück wohne ich am Rhein. Ich schnapp sie mir und schmeiß sie hinein. Schon treibt sie davon direkt zu der Bar, wo sie am Abend vorher war.